Ja, das hier ist mein erster Eintrag. Ich habe gerade Podlove installiert und meine OKM2, meine Mikrofone sind auch gerade angekommen. Die sind von Soundman. Dabei handelt es sich um ganz besondere Mikrofone, und zwar um Originalkopfmikrofone. Und damit bekommt man einen ganz tollen Stereo-Sound, weil man sich diese Mikrofone wie Kopfhörer in die Ohren steckt und dadurch eigentlich das Hörverhalten, die das Menschen haben, genau nachbilden kann. Also daher, wenn man später den Podcast hören möchte, einfach am besten Kopfhörer anschließen und dann einen ziemlich guten Stereo-Sound genießen. Ja, damit möchte ich auch gleichzeitig mein neues Hobby einführen, und zwar das Field Recording. Das heißt, dass wahrscheinlich auch die Tonqualität sich bei mir steigern wird, je länger ich diesen Podcast mache, weil ich dann einfach mehr Erfahrung auf dem Gebiet sammle. Und die ersten Aufnahmen werden auch bald kommen. Und bei dem Podcast, wenn das anfängt, wird es wahrscheinlich so aussehen, dass ich erst eine Ansage mache, wo man sich gerade befindet. Ich werde in diese Shownotes auch noch einen Google Maps Link einfügen, dass man mit Google Street View sich da auch noch umgucken kann. Und vorher werde ich eine Beschreibung machen, wie es gerade bei dem Ort aussieht und wo man sich befindet. Ja, abonniert mich bei iTunes, nutzt den Flatter-Button. Mit diesem Flatter-Spenden kann ich auf jeden Fall die Kosten für diese Seite hier dann decken und vielleicht auch mal Fahrtkosten zu entfernten Orten dann damit auch bezahlen. Dann bedanke ich mich schon mal fürs Einschalten, fürs jetzige Einschalten, und ich freue mich auf die weitere Zeit mit diesem Podcast. Danke.